mich dagegen. Wenn der nationalsozialistischen Bewegung der Vorwurf gemacht wird, sie habe Hindenburg im Stich gelassen. Nein! Hindenburg hat die Sache seiner ehemaligen Wähler im Stich gelassen. Wir haben ihn mit dem höchsten Amt der Republik betraut, in dem Glauben, dass er wenigstens in den Grundsätzlichkeiten die Politik vertrete, die das nationale Deutschland erforderte. Er hat aber das Gegenteil von dem getan. Er hat sich eindeutig auf die Seite der Mitte, er hat sich eindeutig auf die Seite der Sozialdemokratie gestellt. Es gibt unter uns Nationalsozialisten Wort, dass er immer noch seine Richtigkeit erwies. Sage mir, wer dich lobt, und ich sage dir, wer du bist. Gelobt von der Berliner Asphaltpresse, gelobt von der Partei der Deserteure.